Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Rolling Stones Revue. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Das war ein weiterer Track von Let It Bleed, Monkey Man. Let It Bleed war die erste LP, die nach dem Rauswurf von Brian Jones und seinem Tod im Swimmingpool veröffentlicht wurde. Ende 1969 erschien diese LP. Mick Taylor war inzwischen als zweiter Gitarrist neben Richards engagiert worden und in den folgenden 5 Jahren bereicherte er die Musik der Rolling Stones ohne Ende, auch wenn er es trotz wegweisender Einfälle nur einmal schaffte, als Co-Autor erwähnt zu werden. Als Gitarrist brachte er mit seinen Soli die Musik der Stones auf eine ganz eigene Art zum Glänzen. full of wild hands. Hey, it's hard to tell. Too late on behind. Rolling Stones live im Sommer 1972 während ihrer USA-Tournee mit Lovin' Wayne und mit dem Showfinale Street Fighting Man. Lovin' Wayne war ursprünglich ein Song von Robert Johnson, den die Stones sich erstmalig für das 69er-Album Let It Bleed angeeignet hatten. In den vielen Live-Mitschnitten der Nummern aus den Jahren 69 bis 73 brilliert Mick Taylor jedes Mal, bei dieser Version übertrifft er sich aber selbst, finde ich. Und die Version von Street Fighting Man danach ist ein weiteres tönendes Dokument von Keith Richards Expertise als Rhythmusgitarrist. Veröffentlicht wurden die beiden Nummern 1990 von dem Label The Swinging Pig, ganz legal, dank eines Schlupflochs in der Gesetzgebung für Label, zum Beispiel aus Luxemburg oder Italien. Philadelphia Special No. 2 heißt die Doppel-CD von The Swinging Pig. Mick Taylor blieb noch bis Ende 1974 bei den Rolling Stones. Die letzte komplette LP, an der er mitwirkte, war It's Only Rock'n'Roll. Bei der nächsten Nummer spielt Mick Taylor Bass, Mick Jagger spielt die brachial gute Rhythmusgitarre mit dem Phaser-Effekt, Bill Wyman Synthesizer und Billy Preston Klavinett. Thank you. Yeah, you know, we ain't talking alone. Who's listening? But I don't really know. But you better tell the SIS to keep out of sight, 'cause I know they're taking pictures on me ultraviolet light. Yes. Uh-huh. Yeah, but these days, it's all secrecy, no privacy. Shoot first. That's right. Lay low. Fingerprint File vom 74er Stones Album It's Only Rock and Roll. Im Dezember 1974 kündigte Mick Taylor bei den Stones. Seinen Platz nahm nach langem Hin und Her Ron Wood ein, der war bekanntlich bis dato bei den Faces gewesen. Erstmalig dabei war Ron Wood bei der USA-Tournee der Stones im Sommer 1975 und ab und zu, aber mit einer gewissen Regelmäßigkeit, von der Mick Taylor nur träumen konnte, wurde Ron Wood auch als Co-Autor erwähnt. Zum Beispiel bei dem nächsten Song, für mich das Highlight des 83er Albums Undercover. Pretty Beat Up heißt der Song. Pretty Beat Up, ein Song vom 83er Stones Album Undercover. Das Saxophon spielte hier David Sanborn. Ron Wood ist hier als einer der Co-Autoren aufgeführt. Laut einem Wikipedia-Artikel wurde der Song sogar überwiegend von ihm geschrieben und Jagger Richards wollten ihn zuerst gar nicht auf der Platte haben. In meinen Ohren ist es der gelungenste Track des Albums, jenseits des gelegentlichen Schielens nach damals aktuellen Produktionstechniken und Musiktrends. Manchmal braucht es eben nur zwei Akkorde. Hier ist noch ein Song, der nur dank Input des anderen Gitarristen in der Band entstand, Sway, komponiert von Mick Jagger und Mick Taylor. Allerdings steht bei den Autorenangaben bis heute nicht Taylors Name neben dem von Jagger, sondern der von Keith Richards. Offenbar war Mick Taylor der Song ziemlich ans Herz gewachsen. Nachhören kann man das in einer Aufnahme vom 4. März 1990 in Los Angeles. Mick Taylor zusammen mit der Carla Olson Band. Just that demon love has got you in its Mick Taylor zusammen mit Carla Olson und ihrer Band live 1990 in Los Angeles. Zu hören war Sway mit einem rauschhaften, nicht enden wollenden Solo von Mick Taylor. Sway war erstmalig 1971 auf dem Stones-Album Sticky Fingers erschienen. Mick Taylor verließ die Band, wie gesagt, im Dezember 1974. Eine Gemengelage aus musikalischen und persönlichen Gründen war die Ursache gewesen. 1989 fragte ich ihn bei einem Interview, ob die Entscheidung etwas mit dem Lebensstil der Stones zu tun gehabt hätte. Seine Antwort war, es hätte sicher etwas mit seinem Lebensstil zu tun gehabt. Wenn er die Band nicht verlassen hätte, wäre er nicht mehr am Leben. Ob Mick Taylors Enttäuschung über nie eingeräumte Co-Autoren Tantiemen an einigen Songs vorüber sein kann, wage ich zu bezweifeln. Immerhin war aber eine erneute kurze Zusammenarbeit mit Mick Jagger im Vorfeld der Deluxe-Ausgabe des Exile on Main Street Albums möglich. Taylor nahm für den aufgemöbelten Outtake Plundered My Soul einen schönen Solopart auf. Die erweiterte Form von Exile on Main Street erschien 2010. Bassist Bill Wyman war nach Mick Taylor der nächste Rolling Stone, der die Band verließ. Ende 1992 war das. Im Juli 1994 erschien das erste Stones-Album ohne Bill Wyman. Daryl Jones wurde als Bassbegleiter engagiert. Die Rolling Stones waren zum Quartett geschrumpft. Bridges to Babylon war dann das 21. Studioalbum der Band. Es erschien 1997. Daraus jetzt Might as well get juiced. The camel's back, come on. hear a preacher on the corner ranting like a crazy man. He says that troubles are coming. I can read it like the back of my hand. Etwas mehr als 7 Jahre liegen zwischen diesen Aufnahmen der Stones. Bei beiden spielte Mick Jagger die Mundharmonika. Los ging's mit einer Nummer vom 97er Album Bridges to Babylon, Might as well get juiced heißt das Stück. Und danach gab es die Rolling Stones als Trio, zumindest wenn man einer Stones-Webseite von Fans folgen will. Keith Richards spielte eine der Gitarren, Charlie Watts die Bassdrum, der Rest, also Bass, Slide-Gitarre, Mundharmonika, Maracas und Gesang wurden von Mick Jagger übernommen. Der Song erschien auf dem bisher letzten Studioalbum der Band A Bigger Bang 2005 und heißt Back of My Hand. Keith Richards erinnerte sich damals folgendermaßen: Ich schlafe unten im Erdgeschoss, das Studio ist eine Etage höher. Eines Nachts dachte ich, ich höre eine alte Platte von Muddy Waters, aber es war dann Mick, der an einem Slide-Part für Back of My Hand arbeitete. Er war schon immer gut auf der Akustikgitarre, aber die elektrische schien immer ein ein ungezähmtes Tier für ihn zu sein. Bis zu diesem Jahr. Ich dachte, mein Gott, jetzt hat er's endlich. Für mich ist das wie ein klassischer Muddy Waters Track. Und als wir es ans Laufen brachten, dachte ich mir, Jesus Christ, das könnten wir damals in den Chess-Studios aufgenommen haben. Man konnte spüren, wie die Geister zurückkamen. Du konntest spüren, dass Muddy Waters und Little Walter mit im Raum waren. Während wir den Song spielten, hatten wir das Gefühl, wir wären mit Freunden zusammen. Meet me in the bottom. Bring me my running shoes. Das war gerade Down in the Bottom mit Brian Jones an der Slide-Gitarre und vermutlich auch an der Mundharmonika. Komponiert hat den Song der Kontrabassist, Sänger und Hausproduzent des legendären Jazz-Labels in Chicago, Willie Dixon. Aufgenommen wurde Down in the Bottom im Juni 1964 während der ersten USA-Tournee der Rolling Stones. Bei der Gelegenheit konnten die Stones tatsächlich auch Aufnahmen in den Studios der Plattenfirma Chess Records machen, den Studios, in denen ihre Idole ihre Platten machten oder gemacht hatten. Muddy Waters, Bo Diddley, Howlin' Wolf, Chuck Berry. Innerhalb von 2 Tagen nahmen die Stones damals 15 Songs auf, veröffentlicht wurde Down in the Bottom damals nicht. Das schon erwähnte luxemburgische Label The Swinging Pig tat das dann vor etwas mehr als 20 Jahren. Knapp 2 Soundcheck-Stunden zum 50-jährigen Jubiläum der Rolling Stones gehen so langsam zu Ende. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr. Jetzt noch die Schlussnummer vom 72er-Album Exile on Main Street. Soul Survivor heißt der Song.